Die Zappelpapillöre aus Katerpoesie von Paul Scherbart, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Zappelpapillöre. Mal ist mir alles astral und mal so ganz egal. Ich kenne den längsten Strahl und auch das Jammertal, wo ich beinahe nicht hingehöre. O du Zappelpapillöre. Ende von Abschnitt 36.